Nummer 37. Hi, Karim hier. Heute gab es wieder das gleiche Problem mit unserer Buchungssoftware. Anscheinend konnten sich mehr Personen zu unseren Kursen anmelden, als wir im System zugelassen haben. Das wird langsam unangenehm, weil wir die Leute dann ja abweisen müssen. Früher hat das doch auch immer funktioniert. Dass das weder an uns noch an den Kunden liegt, hat mir Frank bestätigt. Eine Serviceanfrage an die Softwarefirma ist raus, aber du hattest das Problem doch neulich auch. Was war da die Lösung?